Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap vom 12. Juni führt die südkoreanische Marine ab diesem Tag in den Gewässern um die pazifische Insel Guam zusammen mit der US-Marine eine gemeinsame U-Boot-Übung durch. Durch die 3 Wochen lang andauernde Übung soll die Fähigkeit zum Vorgehen gegen die Gefahr der Provokation der nordkoreanischen U-Boote verbessert werden, propagieren die südkoreanischen Marionetten. Für die Übung werden vor allem die U-Boote und Seepatrouillenflugzeuge der südkoreanischen Marine sowie die U-Boote und Zerstörer der US-Marine eingesetzt.